hört den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 136. Der mit der Buchstabiertafel, Teil 2. Dennis und Renke, hallo. Hallo. Immer habe ich nicht erfahren, dass da eigentlich ein Einsatz für mich geplant war. Ja, das ist ja auch spontan gerade erst passiert. Ich wollte einfach nur sagen, moin meine Kebabs. Heute ist wieder endlich wieder Dönerstag. Und wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Moment. Also du hast gerade wieder die eiserne Regel gebrochen, dass wir nicht darüber erzählen, wann wir das hier aufnehmen, für einen sehr, sehr dummen Gag. Es ist kein Gag, das ist eine Referenz. Oder zwei waren es vielmehr. Auf welches subkulturelle Medium? Dennis, ich stecke bis zum Hals in TikTok. Ich kann nicht mehr. Ich lasse das. Ich mache TikTok nur einmal die Woche und da arbeite ich quasi die 80 Nachrichten, die du mir sendest, mit Videoempfehlungen ab. Und dann ziehe ich mir halt meine, weißt du, was ich da mache? Ziehe ich mir meine Boomerbrille an, klappe dieses Handy auf in dieser Ledertasche und mach erstmal gucken, was die Freunde gesendet haben. hast du auch schon mal aus Versehen was aufgenommen? Und dann gepostet und dann wieder gelöscht? Ja. Nein. Davon gibt es so manche Sachen. Ich habe letztens. Also mir ist es nicht passiert, aber ich habe, was war das nochmal? Irgendwas? Ah, ich habe es vergessen. Aber das war, hat wieder irgendwie, das war glaube ich wieder eine, dieses so Landjugend feiert. Und dann ist ja im Moment der große Trend, ne, das erste und das letzte Getränk oder man filmt sich danach, wie welches Getränk man getrunken hat und so. Also wenn das jetzt diese Folge rauskommt, dann ist der Trend schon wieder Wochen her. Das heißt, in 3 Monaten könnt ihr ihn dann auf Instagram sehen. Und da war irgendwie so ein hier, dann wie es bei Stitch mal, wie es bei euch ist oder so. Und dann habe ich da mal drauf gedrückt und geguckt, ob das schon Leute gestitcht haben. Ich habe das innigste Bedürfnis, einen Exorzismus an dir zu machen. Allein für dieses Wort stitched. Und da waren einfach so, da waren so 3 Videos erst und davon waren 2 so accidentally filmt oder so. Also da waren einfach so alte Männer, die sich so von unten gefilmt haben, wo man so in dieses Nasenloch gucken konnte. Und die irgendwo in der Küche saßen oder so. Ja, genau. Die irgendwo in der Küche saßen. So 3 Sekunden und dann war es vorbei. Ah. Ja. Ja, das hast du also noch nicht gemacht. Ne? Das ist ja dann noch eine Sache, man braucht ja noch Ziele im Leben. Ja, ich bin, also so sehr ich immer das Thema Video auch insgesamt neugierig finde, also wie ich spannend finde, ich habe da keinen Einstiegspunkt. Also weil ich möchte mein Gesicht nicht in die Kamera halten und ich habe keine Ideen. Und damit fallen schon quasi 2 Sachen weg, die 3. Sache. Wenn ich reich wäre, wäre das ja alles egal, dann könnte ich Rich Kid auf TikTok sein, so wie die Rich Kids auf Instagram. Du erinnerst dich ja, dass wir in der letzten Episode unseren Urlaub geplant haben. Ja, total. Vielleicht ist es auch an der Zeit, einfach im Urlaub den Anycast TikTok-Account anzulegen. Ach Gott. Also, viel Spaß. Hiermit ist der Gesellschafterbeschluss ergangen, dass du TikTok-Verantwortlicher der hört die Randale GbR bist. Geil, dann machen wir so Livestreams und machen auch so Rubbellose. Oh ja. Kennst du das? Mit diesen Rubbellosen, wo da Leute sitzen, die haben sich wie 20 Rubbellose und machen Livestreams mit Rubbellosen. Und Leute spenden wie bescheuert Kohle für die Menschen. Verstehe ich nicht. Wir wollten ja auch schon immer dieses koreanische Format nachmachen, wo Leute sich beim Essen filmen. Ja, wie heißt es noch? Bak Bak? Ja. Bak Bak. Ist in den Shownotes verlinkt. und das wollten wir auch alles mal machen. Ja, das kann man auch in einem schönen TikTok-Livestream machen. Ja, ich habe Angst. Jedes Mal nachts, ich benutze ja TikTok nachts vom Schlafen gehen, weil das ist die beste Zeit dafür. Das ist genau, so ist es auch gesund. So. Und TikTok hat ja diese komische Angewohnheit, so alle so 10, 20 Videos, so einen random Livestream reinzupacken. Und das ist, manchmal sind es einfach Leute, die quatschen, manchmal sind es Leute, die was essen. Ich hatte schon mal einen Livestream, wo einfach jemand nur geschlafen hat. Oh, das war einfach creepy as fuck. Ich habe manchmal einen Livestream hier von Come Study With Me oder so. Und da sitzt dann jemand auf seiner Terrasse in irgendwo, das muss in der Schweiz sein oder so, mit so schönem Bergpanorama und lernt. Aber sonst passiert nichts. Man sieht einfach eine Person und einen aufgeklappten Laptop und im Hintergrund irgendwie die Berge. 10.000 Zuschauer. Ja, aber dafür könnte ich mich sogar gewinnen lassen, weil das ist ja schon nah. Ja, aber das ist Slow TV. Das haben die Norweger schon gemacht, als sie, weiß ich nicht, 3 Tage lang die Elche bei der Wanderung gefilmt haben. Da ist einfach nichts passiert. Aber es hat irgendwie das halbe Land geguckt. Im Fernsehen. Ja, aber Moment mal, das kann ich ja noch irgendwie verstehen. Das ist ja noch ein bisschen auch von so nationaler Tragweite, würde ich sagen. Aber die Person spricht ja auch nicht. Die sitzt einfach am Rechner. Das ist Slow TV. Und liest ja. Und schreibt was und ab und zu wird mal in so ein Buch geblättert. Ja. Nebenbei. Das lieben die Leute. Das sollten wir machen. Wir sollten einfach eine Willkür. Wir sollten einfach, weiß nicht, wir sollten uns beim Essen filmen, aber aus Distanz, dass man nicht sieht, was man isst. Aber wir essen auf jeden Fall. Und wir sprechen dabei noch nicht. Und keine ASMR-Scheiße, definitiv, weil da krieg ich sofort... Nee, das ist allerletzte. So. Wir sind euch noch was schuldig. Wir wollen ja auch über den Sommer ein bisschen auch immer hier Content droppen. Und es fehlt ja noch der zweite Teil, Dennis. Das ist wie OnlyFans hier. Der zweite Teil? Ich habe kurz überlegt, ein OnlyFans zu machen. Dann habe ich rausgefunden, wie viel Arbeit das ist. Du musst so Community-Management machen, du brauchst einen Content-Plan. Du musst ja regelmäßig, wie willst du sonst Subscriptions reinholen? Du musst ja bei den Leuten, also musst du ja Werbung machen für dich. Das, du wirst ja nicht. Gibt's da keine. Nee. Achso, gibt's keine Suche? Nee, stimmt, das ist ja wie Twitter so. Ja, ne? Richtig. Du musst dich bekannt machen, du musst irgendwie Collabs machen, vorbereiten, organisieren. Das ist der Aufriss mir nicht wert. Ja, aber wo macht man denn da Werbung? Google Ads oder was? Nee, auf Twitter natürlich. Du hast natürlich deinen Twitter-Account und dann postest du Snippets, aber dann musst du bei anderen Leuten kommentieren, musst andere Leute retweeten, musst dir ein Netzwerk aufbauen. Das ist einfach ein riesen Aufriss. Das ist richtige Arbeit. Ja, ich finde, das klingt ein bisschen nach AfD und Pegida, ehrlich gesagt. Das ist das normale Influencer-Ding, aber nur halt mit nackten Menschen. Oder manchmal nicht nackte Menschen, es gibt auch solche. Menschen, da baust du ja schon selber die goldene Moderationsbrücke, denn es fehlt der zweite Teil der deutschen aus dem Bahnhofsviertel. Der Anycast deutschen Buchstabiertafel für die Menschen. Ja. Teil 2, wir haben noch Buchstaben. Und zwar M bis Z fehlt noch, Dennis. Und ich würde sagen... Und C. Ach so, scheiße. Du hast recht. Wie dumm. Oh. Und C, ja, genau. Da müssen wir noch was überlegen. Ja, scheiße, da habe ich jetzt überhaupt nicht, da habe ich nichts aufgeschrieben für, das habe ich vergessen. Wir können es einfach weglassen. Einfach leer lassen. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Oh Gott, das ist richtig schlecht, aber das machen wir dann. Ich habe mich nicht vorbereitet, wie immer, du schon. Ja, so ein bisschen, aber auch nur. Ja. Nicht, also nur, es gibt, manchmal gibt es auch Sachen. Also, ich habe mir überlegt, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei M, ne? Das ist der nächste Buchstabe. Damit fangen wir jetzt an. Also, wer den ersten Teil nicht gehört hat, Schande. Genau. Schande. Stoppen aber und anhören. Noch? Anhören, weil es ist nicht lustig, aber vollständig. 134 in der zweiten Hälfte, ja. In der zweiten Hälfte kommt es dann irgendwann zum Schluss. Da besprechen wir die neue deutsche Buchstabiertafel. DIN 5009, jetzt neu mit Städtenamen. Richtig. Weil man wollte einen Schlussstrich ziehen. Das ist wieder eine Schlussstrichdebatte. Gab es. Erklären wir da alles. Also man hat gedacht, ja komm, die Nazi-Namen müssen weg, dann nehmen wir die alten, aber dann ist auch wieder, was ist denn? Und dann hatten wir auch vorher Sachen und was ist denn hier, was denn mit wollen wir denn Isidor zurück oder dann doch wieder Ida? Was ist, ist Ida belastet, weil Ida auch während NS lief und in Isidor gab es nur im Kaiserreich in der Buchstabiertafel. Was ist denn, aber Ida, also scheiß, aber egal. Und deshalb haben wir gesagt, nehmen wir Iserlohn. Ja, ist ein schlechter Name geworden. Dann Ingelheim. Ja. Dann Ingelheim. Da gibt's auch nochmal, egal. Wir machen jetzt hier die große Anycast, deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. Und wir haben schon den ersten Teil gemacht, ne? Zum Beispiel A wie Anycast, ganz klar, aber auch Ä wie Änderung. Ach, die Umlaute brauchen wir auch noch. Fuck, die habe ich ganz vergessen. Scheiße. E wie Essen kleingeschrieben, F wie Frankfurt Schrägstrich oder sowas zum Beispiel. Ja. Oder irgendwie L wie Lotto, natürlich. Ja. Was auch sonst. Und deshalb denke ich, was wir jetzt hier so noch nicht so richtig drin haben. Bei M? Ja, bei M. Da wäre jetzt mein Vorschlag, würde ich sagen. Wir müssen uns ja auch ein bisschen anbiedern. Wir wollen ja erfolgreich sein mit der Anycast deutschen Buchstabiertafel für die Menschen. Oder wollen wir uns nicht anbiedern? An wen willst du dich anbiedern? Das ist die spannende Frage. Ja, möglichst viele deutschsprachige Personen. Und das wäre womit? Und deshalb würde ich sagen, M wie Mars und Memel. Mars, wie der Schokoriegel. Nein. So wie der Fluss in Westeuropa. Ach so. Wir können aber auch Mango nehmen, als tropisches Obst. Obwohl man das ja eigentlich nicht mehr sagt. Wir haben... Ey, der Gag ist nicht Podcast geeignet. Wieso? Welcher Gag denn? Ja, erzähl und ernte deinen Shitstorm. Ach, Dennis, Shitstorm, da sind wir doch schon längst drüber hinaus. Also, Mars und Memel, das Ziel ja der deutschen, also der reformierten Buchstabiertafel war ja, die Nazi-Fallers loszuwerden. So als Einwand. Ja, also, aber das ist ja nicht, also das ist ja nicht nur Nazi, ne? Ich meine, also das ist ja, Dennis, guck dir doch mal jeden AfD-Parteitag an. Das ist doch alles, das ist doch hier, das ist doch, das Deutschlandlied besingt ja eigentlich nur die deutsche Einigung. Das hat ja mit Hitler nichts zu tun. Ich habe ja gerade nachgeguckt, wo die Memel überhaupt ist, und ich mir, wow, ist die weit im Osten. Die ist schon echt weit im Osten, das stimmt. Yikes. Okay, also da müssen wir halt was anderes nehmen irgendwie. Aber haben wir denn schon Flüsse überhaupt? Das ist doch die Frage. Wir wollen ja auch so, müssen ja auch alles irgendwie so ein bisschen einbauen. Flüsse? Welcher Fluss fällt dir denn mit M ein? Ja, Mars und Memel. Ja, dann machen wir jetzt Mars und Memel. So, bitteschön. Ja, Moment, nee, wir können ja auch mal kleine Flüsse mit M suchen. So, was gibt's denn hier? Es ist wie so... Die Mangfall ist ein kleiner Fluss mit M in Bayern und wurde vor allem durch das Hochwasser 2013 in Rosenheim bekannt. Ja, da haben wir unseren Treffer. Vielen Dank. Okay, Mangfall. Ja. Na gut. M wie Mangfall. Schreibe ich sofort Mangfall auf. Sehr gut. Ja, N war mal Nathan, wurde bei den Nazis dann zu Nordpol und auch in der... Ach stimmt, das haben wir jetzt bei M auch gar nicht gesagt. Ja, was war's denn bei M? M war Marie, dann hat es die Bundesrepublik tatsächlich zu Martha gemacht und später wurde es wieder zu Marie. Bei Nathan, also N wie Nathan, die Nazis haben daraus Nordpol gemacht. Die Deutsche Bundesrepublik, die entnazifizierte, hat natürlich weiter Nordpol benutzt. Und jetzt in der neuen Buchstabiertafel ist es Nürnberg. Kaum Nazi-Freier. Ja, genau, weil Nürnberg hat mit Nazis ja gar nichts zu tun, würde ich gerade sagen. Also ich würde sagen, N wie Nuscheln. Wieso? Ja, aber es nuschelt. Das ist ja Buchstabiertafel gegen das Nuscheln, deswegen muss das auch da nuscheln. Ja, aber ich finde, es muss auch ein bisschen Kultur noch rein und natürlich zeitgenössisch. Denn wenn der Anycast 1 ist, dann ein zeitgenössischer Podcast. Wir bilden ab, was ist. Also wir sind wie sagen, was ist. Ist das nicht, war das nicht mal irgendwie Spiegel oder so? Sagen, was oder Stern? Ist, es war irgendwas dieser Klatschblätter, ja. Ja, Spiegel. Sagen, was ist. So. Ja. Sag ich doch. aber vor allem nicht über die NS-Vergangenheit unseres Verlegers. Das bitte nicht. Psst. Kommt auch von Augstein direkt, der Satz. So, Rudi. Also deshalb was Kulturelles, ja, mit N. Was hältst du denn von Ninja Warrior? Aber nur in der Lego-Variante. Okay. Aber das wäre dann ja L, Lego Ninja Warrior. Oder was haben wir denn jetzt bei L? Bei L haben wir aber Lotto. Ja, das lassen wir auch. Nee, mach mal Ninja Warrior. Ninja Warrior Lego. Ja. Das ist auch sehr schön. Guck mal, da ist man jetzt immer schon einen Buchstaben weiter. So. O war tatsächlich durchgängig in allen Varianten Otto. Otto. Und ist jetzt, wurde erst Oldenburg, weil aber die Buchstabiertafel, die der Entwurf zu Niedersachsen lastig wurde, hat man scheinbar dann Offenbach genommen. Ja, schön ist das nicht. Nee, also ich könnte mir sogar gut vorstellen, Otto weiter zu benutzen, aber dann als der Comedian. Ich glaube, das ist noch ein Komiker. Komiker, ach so. Komiker. Oder, aber er malt ja auch viel, ne? Ja. Ist ja auch Maler, ist generell einfach so Künstler, kann man sagen. Ja. Otto. Aber der mit dem Elefanten. So. Ottifanten. Ottifanten, ja. Ottifanten. Du kennst dich überhaupt nicht aus mit dem. Mit eurem Kulturgut. Das ist ein Landsmann von mir, das ja, weißt du, ne? Sagen. Ja, ja. Ich kann mir Otto. Nur einen Gag merken, die ostfriesische Flagge, weißer Adler auf weißem Grund. Ja. Wollen wir, das können wir auch mal machen. Eine Anycast-Flagge Design? Nein, sondern wir wollten ja auch mal so Filme so anschauen und dann drüber reden, so in Kurzfassung, während des Sommers oder so. Das wollten wir im Frühjahr vorbereiten, damit wir im Sommer keinen Stress haben mit den Veröffentlichungen. Ja, ist ein bisschen viel dazwischen gekommen im Moment. Ist auch. Aber bald wird's besser. Bald wird's besser. Und welchen der Otto-Filme möchtest du gucken? Alle. Alle. Wann laufen sie denn wieder auf Kabel 1? Da musst du eine E-Mail. Ach, übrigens. Kannst du dich noch erinnern, dass ich vor einigen Wochen meine E-Mail an RTL geschrieben habe, vor einigen Episoden? Und mich beschwert habe? Ja. Über das Programm? Ist was zurückgekommen? Ja. Nee, keine Antwort. Bis heute nicht. Ah, ist ja furchtbar. Also, als wenn das gar nicht existiert hätte. Als wenn einfach da irgendwie, also, naja. Otto, aber, oder wollen wir nur so einen Teilausschnitt von Otto haben? Otto, ach, das können wir machen. Otto, aber nur die Zeit vor RTL. Oh ja, sehr gut. Otto, aber nur die Zeit vor RTL. Ja, mal gucken, mal gerade, wann das nächste Mal Otto, der Film im Fernsehen kommt. Und zwar, oh, er lief letztens auf ZDF Neo. Eieiei. Ja, ja. Und er lief schon seit 2020 nicht mehr auf Kabel 1. Da haben scheinbar die Öffentlich-Rechtlichen diese Hollywood-Traumrechte weggeschnappt. Aber Otto Film gab ja auch einen Rassismus-Skandal. Ja. Ein Artikel aus Juli, Ende Juli 2020. Rassismusdebatte um Otto der Film. Schluss mit lustig, die Taz. Otto der Film läuft gerade wieder in einigen Kinos und ist wegen einer problematischen Szene Gegenstand einer Diskussion um Rassismus und Humor. Der mittlerweile verstorbene deutsche Schauspieler Günther Kaufmann hat damit gespielt. Günther Kaufmann, das sagt mir irgendwas. Ja, ja, war auch im Dschungelcamp. Ah, ja, das Gesicht, das kenne ich sofort. Ja, klar. Ja, genau. So, oh Gott, ich habe Angst, was jetzt kommt. Ja, also Günther Kaufmann, schwarze Hautfarbe, und Otto bietet ihn als Sklaven an zum Kauf. Der Film ist halt von, weiß ich, 85 oder so. Ja. Es waren halt andere Zeiten. So, ich glaube, mittlerweile läuft das haben sie auch, glaube ich, rausgeschnitten oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist aber auf jeden Fall auch noch die Zeit vor RTL. Otto, aber nur die Zeit vor RTL. Oh. O wie Otto, genau. Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu Ö. Ö, das war mal tatsächlich in Kaiser- und Weimarer Republik Ökonom, wurde dann bei den Nazis zur Öse. Ja, echt, was ist das denn? Und dann hat die Bundesrepublik auch daraus wieder Ökonom gemacht. Die DDR ist tatsächlich bei der Öse geblieben. Ja. So. Und ja. Umlaut Offenbach ist es jetzt tatsächlich in der neuen, den 5009. Ja. Ja, Umlaut Offenbach, das ist halt schon ein bisschen nicht so schön, ne? Ja. Also, was könnte man, was gibt's denn schöne Sachen mit Ö? Das Örtliche. Das, ja, Örtliche, das oder auch Österreich, Österreich, das Tor zum Balkan. Ja, das ist. Österreich, Hauptstadt des Balkans. Ja, machen wir das einfach. Hast du ja schon mal entschieden, hast du einfach hingeschrieben. So. Österreich könnte auch machen. Wir machen jetzt quasi jetzt bei jedem Wort, haben wir entschieden, dass wir tatsächlich das Wort nehmen und dann noch einen Gag unterbringen. wir können auch J wieder ändern von Jemgum in wir müssen ja Jemgum aussprechen, Entschuldigung. Ja. Können wir ändern in Jugoslawien, Ortsteil Österreich. Nein. Nein, wenn überhaupt, dann machst du Österreich Perle Jugoslawiens. Perle Jugoslawiens. Na, Perlen sind ja eigentlich nur in Niedersachsen. Ja, Schmuckstück Jugoslawiens oder sowas. Oder Juwel Jugoslawiens. So, Juwel, das Wort suchst du. Juwel des Ostens. Kann man auch machen. Ich folge. Jetzt komm mal kurz. Juwel Osteuropas. Das ist noch schöner. Ja, sehr schön. Der Balkan-Gag, der ist ja schon oft gemacht worden, aber Juwel Osteuropas, sehr gut. Wir müssen nochmal kurz zu TikTok. Überhaupt, Juwel ist auch ein wunderbarer Traumname für so eine Tabakmarke. Ich rauche nur Juwel. Juwel ohne. Ja, genau, ohne Filter. Ah, du wolltest zu TikTok nochmal kurz, bitte. Ach, ich bin ja schon in der richtigen Dings. Ja, genau. Und da folge ich einem, einem Herrn, der heißt, oh Gott, den Accountnamen verlinken wir. Warte mal, ich muss mal gucken. Adrian heißt der gute Mann. Und der hat auf jeden Fall, Adrian Snow. Ich schreibe dir mal kurz den Namen, damit du das dann ordentlich verlinken kannst. Der fährt gerade mit dem Fahrrad durch Europa. Also der hat irgendwie seinen Job in England gekündigt und ist dann irgendwie nach Frankreich erstmal und ist dann von da losgefahren und fährt von Frankreich nach Rumänien und macht halt immer so jeden Tag ein Video über seine Reise, was ich sehr angenehm finde, weil das wirklich ganz schön ist. Weil da bin ich hier lang gefahren und da lang gefahren und dann habe ich mein Zelt hier auf dem Campingplatz oder mal wildcampen oder irgendwie untergekommen, war ein paar Tage, also in Wien zum Beispiel ist er ein paar Tage geblieben. Und der sprach immer davon, dass er dann nach East Germany gefahren wäre. Was geografisch natürlich stimmt. Ja. Aber trotzdem natürlich zu wilden Kommentaren geführt hat. Und er hat es mehrfach gesagt. Das fand ich das Schönste. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, so. P, wie Paul im Kaiserreich, wurde in der Weimarer Republik Paula und blieb dann Paula. Was immer die Weimarer da geritten hat. Aber scheinbar muss die Frauenquote erhöht werden im Alphabet. Im Buchstabier. Und soll jetzt Potsdam werden. Ja. Hast du da einen Vorschlag? Mir fällt noch nichts ein. Ja, also, was ist denn, nimm mal einen Landstrich in Deutschland, der dir ganz besonders am Herzen liegt, der aber eigentlich gefühlsmäßig gar nicht mehr Deutschland ist. Der gefühlsmäßig aber nicht mehr Deutschland und der mit P beginnt. Nee, nicht mit P beginnt, sondern einfach ein Landstrich in Deutschland. Der zu Deutschland gehört aber gefühlsmäßig nicht mehr. Genau, eigentlich ist der was anderes, aber wir hätten den schon doch irgendwie, also der muss aber irgendwie so, es muss so eine Beziehung sein, sag ich mal, wir hätten es schon ganz gerne bei uns, wir wissen aber, eigentlich sind dort andere Herren, die Macht ausüben. Aber wir wollen unseren Gebietsanspruch geltend machen. Trotzdem. Wir wollen sagen, das gehört zu uns und bleibt auch hier. Kurze Frage, hast du ein Reichsbürger-Wörterbuch gefressen? Herren, die uns regieren, fremder Gebietsanspruch, mein Personalausweis, ich bin kein Personal. Ihr könnt mich mal. Das ist mein Auto. Wo ist denn überhaupt ihre Legitimation? Das ist gar nicht dein Auto. Ja. Das ist gar nicht dein Auto, das Auto gehört deiner Frau. Und du rufst jetzt bitte, mal bei Schäf an. Schäf, ja. Ah. Nein, ich dachte sowas wie an, keine Ahnung, Protektorat Sachsen. Ach so, ja, das ist klar. Das ist, wenn du sowas meinst, ist ja klar, das ist logisch, dass man das, aber wem will man es denn abgeben? Also das Maximum, was man halt machen könnte, ist Königsberg-Style und gibt's Russland. Wo ich letztens tatsächlich erfahren habe, dass Russland angeboten hat, also Anfang der 90er Jahre, also noch kurz vor der Wiedervereinigung, Königsberg oder das heutige, habe ich vergessen, fuck, Kaliningrad, so. Tatsächlich wieder an Deutschland zurückzugeben. Ach du Scheiße. Da haben sich die Deutschen aber nicht drauf eingelassen, weil ich dachte, also die Franzosen und die Engländer sind ultra skeptisch wegen dieser Wiedervereinigung, weil da könnte ja, also das Deutschland, wenn es wieder sich da konsolidiert, haben sie, die Lunte haben sie nicht gefressen tatsächlich. Das wäre ja witzig, dann hätten wir auch Polen dazwischen gehabt. Ja. Dann wäre das ja voll abgeschnitten. Ja. Das wäre schon weird gewesen. Ja, aber total. Vor allen Dingen außer haben die Leute... Außerdem 1 Million russischer Bürgerinnen, die plötzlich in Deutschland wohnen. Deutschen Pass kriegen. Und ja, vor allen Dingen, ich meine, früher, also da wird ja auch sozusagen das, also der deutschsprachige Anteil der Bevölkerung, sag ich mal, wird dann ja auch in den 50 Jahren, die dazwischen gelegen haben, abgenommen haben, denke ich mal. Der hat nicht in 50 Jahren abgenommen, der hat genau in einem Jahr nach dem Krieg abgenommen. Ja, nee, aber ich meine, das bleibt natürlich noch ein bisschen, ne? Ja. Das ist ja nicht, das geht ja nicht alles so, weißt du, was ich meine? Dann hätte man ja sozusagen, dann hätte man die ja wieder eindeutschen müssen, irgendwie ja. So. Aber hätte vermutlich besser passiert als in Sachsen. Wäre wahrscheinlich besser gegangen als in Sachsen. Hätte besser passiert als in Sachsen. Was ist so, denn überhaupt? So, was wolltest du jetzt hinaus drauf zum Thema P? P. Ja, Protektorat Sachsen könnte man machen, aber man kann aber auch Sachen. Wir wollten die Buchstabiertafel entnazifizieren. Ich wiederhole nochmal unseren Anspruch. Ja, was hat denn Sachsen mit Nazis zu tun, Dennis? Das sind Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Das ist meine antifaschistische Grundeinstellung, die verweigert, dass ich solche Wörter überhaupt aussprechen kann. Es ist keine Wortfindungsstörung, ist auf definitiv kein BSE, aber. Wir können auch einfach das die Esperanto-Tafel nehmen bei P. Papero. Das ist nämlich das System nach Krause. Ach so. Oder einfach Papiere, weil es ja ein ordentliches deutsches Buchstabiertafel für die Menschen ist irgendwann, oder? Es gibt aber auch, Moment. Polati. Türkisch. Ist türkisch. Ja. Verstehe. Bin da für Vorschläge offen. Also. Haben wir schon ein Gericht eigentlich? Also, meinst du Essen oder hier Justiz? Nee, hier zum in den Mund stecken. so ein Gericht. Sonst könnte man auch was nehmen, das man gerne essen mag. Hitschler haben wir schon. Ja, aber und das ist ja. Ja, okay. Ja. Aber ja. Ach, mir ist jetzt noch was Schönes für G eingefallen, aber das ist zu spät jetzt, ne? Ja. Egal. Es tut mir leid. Grütze oder was? Nein. Denn, da kann man doch eigentlich auch. Man kann ja auch vielleicht auch was nehmen, was auch mal einfach und schön ist. Das da wäre? Nee, wir wollen uns jetzt erstmal nur strukturell und so ganz abstrakt so nähern. Und wir denken uns jetzt eine Kategorie aus und dann füllen wir das. Okay, also wir wollen irgendwas, was irgendwie grundehrlich ist und satt macht. Ja, genau. So. Was gibt's da? Mit P? Das ist ja schwierig. Also es gibt Pelmeni gibt's, aber das darf man jetzt nicht mehr. Ja, richtig, das ist gekennzeichnet. Ja, Krieg ist in Europa. Richtig. Also Pelmeni, wir... Oh. Pierogi, wir können Pierogi machen. So. Das können wir machen oder Ploff. Was ist denn Ploff? Ploff, das gibt's in ganz Osteuropa eigentlich. Heißt manchmal auch Pilaf, das ist dann eher so schon Richtung Mittelmeer runter. Das ist so ein Eintopf, also in einem Topf gekocht mit irgendeiner Stärkebeilage, meistens Reis, aber auch kann auch Hartweizengrieß sein oder keine Ahnung wie sowas. Und dann ist das so würzig. Zum Beispiel, ein ursprünglich orientalisches Reisgericht. Traditionell langkörniger Reis, Zwiebeln, Brühe, eventuell Fleisch, Fisch und Gemüse. Ne? Pilaf, so wird aber auch Ploff und Pilau und Palau. Und das gibt es sozusagen, zieht sich davon aus dem orientalischen Gebiet sozusagen hoch bis ganz durch Osteuropa. Ach so. Und es wird quasi alles zusammengeschmissen und dann gegart. Okay, das sieht nicht schlecht an. Usbekisch, Palov und Osch, Kirgisisch, Palo, ja. Albanisch, Pilaf, Armenisch, Pilaf. Dann nehmen wir das doch. Das ist wirklich sehr international und wahnsinnig lecker. Ja. Ich habe beim Google, ich habe es versucht zu googeln, ich habe es nicht hinbekommen, aber stattdessen hat mir Google dann den Ostfriesen-Eintopf auf chefkoch.de angeboten. Möchtest du mal raten, was da drin ist? Kleinen Moment, wir müssen es erstmal darauf einigen. Nehmen wir Pilaf, Ploff, Pilau, Palau. Nimm eins, irgendeins. Nehmen wir denn? Ist mir egal. Pilaf. Ja. Mit W. Okay. Ja, bitte, dann sag mal. Ne, rat mal, was ist, also es ist, da steht als Beschreibung herzhafter Eintopf aus dem Norden. 40 Minuten, also, simpel. Hat 290 Bewertungen. 4,49. Das ist nicht schlecht. So. Das ist nicht schlecht. Also. Es sieht gar nicht mal so unlecker aus. Ich habe nur das Gefühl, das hat mit Ostfriesland nichts zu tun. Ich würde mal sagen, Schweinenacken wird irgendwie drin verarbeitet sein. Nee, Hackfleisch, 500 Gramm, gemischtes. Okay. Die zweite Zutat sind 100 Gramm Speck, kleingeschnitten, ne? Ja, klar. Dann natürlich auf jeden Fall Kartoffeln. Es sind, 500 Gramm Kartoffeln drin, richtig. Ja, ich würde sagen, Bohnen gehören auch dazu. Nein. Äppelbohnen oder so. Nein. Was? Oh. Ich wiederhole mich, dieser Eintopf hat mit Ostfriesland nichts zu tun. Den Erbsen dann wenigstens? Nein. Zwiebeln? Muss da irgendwie so ein... So? Ja, aber eine Hülsenfrucht werden sie da wohl drin haben. Nein. Was? Okay, Zwiebeln, Kartoffeln, so. Fleisch. Und dann also als quasi Gemüseeinlage. Stopp, okay, stopp. Ist da Sahne drin? Nein, aber was Ähnliches. Gut, okay. Aber es ist ähnlich. Es ist also cremig. Also, wir sind ja in Ostfriesland. Da ist ja auch Kohlgegend, richtig? Da gibt's Kohl. Ja, natürlich, ja. So. Was ist welche Kohlsorten fallen dir ein? Ja, also Grünkohl wird natürlich häufig gegessen, aber würde ich jetzt nicht in einen Topf tun. Richtig, ist kein Grünkohl. Als Gericht kochen. Sehr verbreitet ist aber auch Rosenkohl. Auch den findest du da drin nicht. Was denn? Warum? Wie kann das denn sein? Du findest da drin Brokkoli und Blumenkohl. Und zwei Bund Suppengrün. So, jetzt ist die spannende Frage. Jetzt hast du die festen Zutaten. Muss ja noch mit Flüssigkeit dran gemacht werden. Klar, 1 Liter Gemüsebrühe ist klar. Was? Aber es muss ja schön cremig, es muss ja auch runtergehen. Was nimmt man dafür? Also ich bin ja komplett dagegen, überhaupt mit irgendwie so Sahne und so und bei Eintöpfen zu arbeiten. Das finde ich schrecklich. Naja, ich furchtbar. Das gehört sich nicht. Also das kann man in so Cremesuppen vielleicht, aber nicht in so einen Eintopf, das geht nicht. Wahrscheinlich ist dann hier sowas wie Creme Fraiche drin oder so. Nein. Wenn da aber Creme Fraiche drin ist, dann kann man schon direkt sagen, das hat mit Ostfriesland nichts zu tun. Sowas essen wir hier nicht. Zwei Becher Schmelzkäse. Oh, das ist ja wieder Classic. Bist du eigentlich und Muskat für den Geschmack. Lauchkäsehack, bist du da dabei? Eklig. Das was? Knorr-Lauchkäse-Hack-Eintopf. Oh mein Gott, was ist denn bloß bei dir los? Warum denn nicht? Das Lustige ist, das Allerbeste. Ach nee, ich finde Käse eklig. Nee, stopp, ich finde Käse, wenn er fest gekühlt ist, dann finde ich ihn, da kann er stinken, herzhaft sein. Das ist das Geilste der Welt. Sobald er über Raumtemperatur kommt, fragwürdig. So, fragwürdig. Je labbriger und schmieriger er wird, so. Also, sorry, ich komme mit dieser Konsistenz von flüssigem Käse einfach nicht klar. Das ist ein so komisches Mundgefühl. Irgendwas ist in meiner Kindheit falsch gelaufen und das ist eins der Folgen davon. So. Und es wird noch eine Pizzasuppe. Omas Pizzasuppe empfohlen. Okay, das ist jetzt sind wir eindeutig an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr weiter machen dürfen. Das ist... Also, das dann haben wir jetzt Kuh und das war durchgängig Quelle. Und eigentlich sollte auch diese Buchstabiertafel für die Menschen auch also einen historischen Blick nach hinten nehmen und deswegen Quelle der Katalog. Ja, nein, also ja und nein. Was ich sagen wollte übrigens, ne, dass da Weißkohl schon übrigens drin stand, ist Blumenkohl. Das deutet schon, Weißkohl und Blumenkohl hast du gesagt, ne? Nee, Brokkoli und Blumenkohl. Ach so, okay, nee, dann ist okay. Nee, gut, weil Weißkohl sagt in Ostfriesland nämlich kein Mensch. Was sagt man denn dazu? Das heißt Bußkohl. Bußkohl, ach so. Okay. Aber wie gesagt. Ist auch schön, dass du das so ein bisschen mit so einem leicht osteuropäischen Akzent gerade ausgesprochen hast. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin dafür, tatsächlich, bei Kuh das zu übernehmen, was vorgeschlagen wurde in der neuen Buchstabiertafel. Nämlich Quickborn. Einfach die unscheinbarste Stadt der Welt. Ja, aber Quickborn, warum Quickborn, Dennis? Was ist in Quickborn? Musst du erstmal nachgucken, in welchem Bundesland überhaupt Quickborn ist. Na? In welchem Bundesland ist Quickborn? Na? Der in Schleswig-Holstein? Ach so, na gut, ja, hast es. So. Welche berühmte Person kommt denn aus Quickborn? Weiß ich nicht. Der Maschmeyer. Dennis, bald ist es soweit. RTL, Retroprogramm, wir haben drüber gesprochen. 40 Jahre Supernasen. Mike Krüger. Ach, kommt aus Quickborn. Ja. Mhm. Ja. Ist so. Also hat er zumindest Ewigkeiten gewohnt. Ob er da heute noch wohnt? Nee, jetzt lebt er in Hamburg-Wellingsbüttel. Ja, das ist Aufstieg. Vielleicht war das auch immer nur sein Gimmick, dass er gesagt hat, dass er in Quickborn wohnt. Ne, hier, ist doch hier. 1988 hat er auch sein Album so genannt. Welthits aus Quickborn. Oh. Ja, nehmen wir Quickborn. Finde ich gut. Dann haben wir auch eine Stadt, noch eine zweite Stadt dabei. So. Oh, und übrigens, es stimmt, nachdem er viele Jahre in Quickborn gelebt hatte, wohnt er heute mit seiner Frau in Hamburg-Wellingsbüttel. Da war ich noch nie. Ich war noch nie in Quickborn. Ja gut, da war ich auch noch nie. Naja, also ich würde es bei Quickborn lassen. Ja, machen wir Quickborn. Ja, sehr gut. War auch immer durchgängig Richard. Im Entwurf soll es Regensburg werden, ist halt aber dann Rostock geworden. Ja, weiß ich nicht. Wir haben ja auch schon eine ostdeutsche Stadt, meine ich. Ja. Vielleicht. Frankfurt/Oder, so. Genau. Und vielleicht kriegen wir auch noch eine. Ich glaube, Rostock, das geht jetzt nicht. Das geht nicht normal. Ja. Das ist nicht okay. Hast du denn was anderes, was man mit R machen könnte? Also ich habe was Ostdeutsches, aber keine ostdeutsche Stadt. Ja, sag an, bitte. R wie Rondo Melange. Ja, nämlich finde ich gut. Sehr gut. Kennst du Rondo Melange? Das ist deren gestreckter Kaffee gewesen. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man den legal Kaffee nennen dürfte, heutzutage. Das weiß ich auch nicht. Ich war mal auf einem Juso-Bundeskongress in Magdeburg. Das muss 2012 gewesen sein. 10 Jahre her. Und da gab es so ein Goodie-Bag. Der wird ja immer noch verkauft. Ja, und da gab es ein Goodie-Bag für alle Delegierten. Und da war eine Packung Rondo Melange drin. Da ist aber tatsächlich ein echter Kaffee drin mittlerweile. Ja, teilweise. Ich kann mich dann erinnern, den aufgebrüht zu haben danach. Und dann habe ich gedacht, boah, und habe den Rest weggeschmissen. Also ohne Scheiß, ich fand es so ekelhaft. Ah, der ist mit Zucker gestreckt. Ah. Ja. Ja, ja. Sehr. Und mit Malz, glaube ich, ne? Nee, nicht. Also laut Amazon ist da nur also Zutaten ist Rohkaffee und dann Zucker. Moment. Echt? Ich dachte immer, da wäre auch so Malz drin oder so. Ich war das mal früher so, aber das ist Rondo Melange ist übrigens ein würziger Kaffee mit einer feinen Säure. Mit seinem Duft nach frisch gespaltenem Holz versprüht er eine Lebendigkeit, die trotz seines wuchtigen Körpers für einen großen Abgang sorgt. Der Duft nach frisch gespaltenem Holz. Vielleicht ist es auch einfach Holz? Naja, gut. Oh. Von röstfein.de, so. Direkt vom Hersteller. Das ist also quasi eine Eigenauslage. Ich weiß. Wir sind jetzt, das haben wir jetzt da schnell geregelt, wir sind bei S, das war mal Samuel, dann haben die Nazis es zu Siegfried gemacht und dann hieß es wieder Samuel. Lustigerweise, seit 48 schon in der Bundesrepublik, S wie Samuel, hast du das jemals beim Glücksrad als Kind gehört? Nee, die haben alle Siegfried gesagt. Da wurde gesagt. Immer noch S wie Siegfried gesagt, genau. Oh, das ist eine spannende Frage ist, jetzt wo das Glücksrad ja wiederkommt, auf RTL 2. RTL hat auch das gekauft. RTL 2. Aber in RTL 2. Ja. Moderation Thomas Hermanns. Mit Sonja Kraus als Drehtruller hier. Ja, machen die ein Musical draus oder was wird das? Ich verstehe es nicht so ganz. Ach, Thomas findest, Hermanns. Passt, glaubst du nicht, dass das passt? Doch, schon. Das wird, ich darf das ja sagen, aber das, Thomas Hermanns und Sonja Kraus, das wird ein einziges Rumgebitsche. Also gar nicht so negativ, sondern es wird also man wird mitbekommen. Das hat sehr viele Homo-Vibes, so insgesamt, die Sendung dann. Ja, vielleicht ein anderer Take, ich weiß nicht, ich kann mir schlecht vorstellen, dass der da Bock drauf hat. Ich finde auch sehr schön, homophobe Aussagen damit zu beginnen mit, ich darf das ja. Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Bock drauf hat. Das ist eher so mein Ding. Ja, die zwingen ihn doch nicht mit der Pistole damit. Damit nee, aber mit Geld halt. Ich glaube, das ist nicht sein Problem. Ich glaube, das ist wirklich nicht sein Problem. Also ganz im Ernst, wenn du Glücksrad moderierst, auch wenn es dann nur auf RTL 2 läuft. Ich glaube, der hat richtig schon Bock drauf. Gage. Er hat, glaube ich, richtig Bock drauf. Ja? Es wird sich da richtig, die werden sich einfach, wenn das so eine Mittagssendung ist, die werden sich jeden Tag da in der Sendung Sekt reinpfeifen. Das wird ein einziges Kaffeekränzchen. Und da werden. Ja, mal gucken, ob und das da werden einfach also hoffe, mittelalte Frauen nur noch als Kandidatinnen zugelassen sein. Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe, aber, ist, dass die halt auch diese RTL 2 Farben übernehmen. Also das alles in so violett-lila abgestuften Farbtönen machen. Nein, ich finde das einfach ästhetisch, das bunte Glücksrad aus den 90ern, deutlich besser. Ich will auch nicht dieses, so wie es früher in den USA war, mit diesem goldenen Rad und alles ist so gelb und 70er Jahre, obwohl sie es auch noch in den 80ern benutzt haben. Das will ich auch nicht. Ja, okay. Und bitte keine Pastellfarben. Ja, also das bunte Sat.1 90er Jahre Glücksrad liegt natürlich auch wahrscheinlich dran, dass Sat.1 mit dem bunten Ball und so. Ja. Aber ich finde auch ehrlich gesagt, als RTL mal das Familienduell als, glaube ich, 5 gegen 5 oder so, haben sie es dann genannt, auf RTL 2 nochmal neu aufgelegt hat, da haben die das auch in so komischen Farben dem Sendeschema, Sendefarbenwahlschema-Dings entsprochen gemacht. Das war nicht schön. Das muss grün sein. Ich habe ein bisschen jetzt googeln, dann bin ich auf die Facebook-Seite gekommen. Die 90er Ausrufezeichen, wisst ihr noch? Punkt. Punkt. Punkt. Oh, nein. Punkt. Nee. Punkt. Nein. Fragezeichen. Nein. Und da ist ein Share-Bild. Nur wahre 90er Kinder können sich noch an diese Logos erinnern. Das sind einfach die alten Sendelogos. Ach. Von ProSieben, ja. RTL, DSF, Super RTL, Nickelodeon und Sat.1 und RTL 2. Und dann darunter, wisst ihr noch? Also ich habe jetzt Nickelodeon immer. Ich war dabei. Ja, ich war noch dabei, als Nickelodeon in Deutschland noch eigenes Programm produziert hat. Und habe dann später mal gesehen, gelernt, dass das nur eine ultra kurze Zeit war. Wer kommt noch aus der Zeit, wo auf Viva nur Musik lief? Gott, das ist so schrecklich, Dennis. Hör auf damit, bitte. Warte mal. So, Nick Deutschland, Nickelodeon. 95 bis 98. Ging der Sender nur zunächst über den Satelliten DFS Copernicus. War hier die Nacht schon Endlosschleife mit Nickelodeon-Serien zu sehen. So. So. Im Oktober 95 nahm der Sender sein reguläres Programm auf und war seitdem 14 Stunden täglich auf Sendung, 6 bis 20 Uhr. Zwischenzeitlich wurde die Sendung nochmals gekürzt, als sich Nickelodeon mit Arte einen Sendeplatz teilte. Ab 97 Sendezeit wieder auf 20 Uhr verlängert. Und dann ging es bergab, weil der öffentlich-rechtliche Kinderkanal gestartet wurde. Dumm, dumm, dumm. Ja. Und dann hat Nickelodeon nämlich viele Sendeplätze in Kabelnetzen verloren und dann schmolz die Reichweite so um. Ah ja, stimmt. Einspeisepflicht der öffentlich-rechtlichen Sender. Und die haben eigenes deutsches Programm produziert. Mit deutschen Kindersketchen. Und das war aber nur eine sehr kurze Zeit. Warte mal. Sendungen von 95 bis 98. Das ist etwas vor meiner Zeit. Aber das sind ja jetzt nur Sachen. Eclipse Galaxy High, nee, das sind ja alles nur. Stimmt, alles klar? War so eine Sache? Das war, glaube ich, eine Eigenproduktion. Ja, irgendwie so. Liste der Nix-Sendungen. Aber da bin ich diese Zeit war für mich sehr prägend. Denn da war ich, also ich meine, ich weiß gar nicht, wann haben wir eine Satellitenschüssel bekommen. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Da war ich vielleicht 8 oder so. Eigentlich müsste der Zeitraum gewesen sein. Und da lief halt alles, ne? Da liefen halt hier The Adventures of Pete and Pete. Da lief irgendwie Clarissa, Duck. Da lief Ren and Stimpy Show. Meine Güte. Rocko's modernes Leben. Hey Arnold, die Biberbrüder. Rocko's modernes Leben dürfte man heutzutage nicht mehr Kindern zeigen. Die Ren and Stimpy Show auch nicht. Nee. Hast du die mal gesehen? Ja. Oh, das musst du bitte unbedingt machen. Ja, habe ich gesehen. Wird das irgendwann mal gestreamt oder ist das wirklich einfach, weiß nicht, wegzensiert worden, weil es einfach zu gewalttätig war? Kannst du bei YouTube, glaube ich, sehen. Okay. Die Folgen muss es auf YouTube geben. Das ist halt richtig kranker Scheiß. Denn du hast irgendwie Ren Hoek, ja, der ist so ein Chihuahua und so komplett Neurotiker. Und dann hast du Stimpy. Der heißt irgendwie Stimpy Katz oder so. Und das ist halt einfach so ein fetter, dummer Kater. Und die erleben halt gemeinsam Abenteuer, die komplett, also die sind teilweise komplett geisteskrank und geht auch so, hat auch so Einflüsse von, also sehr viel Drogenkonsum und dann gibt's da auch so Folgen, die so ein bisschen so russische Fantastik-Anleihen haben und so. Das ist halt einfach auf gar keinen Fall für Kinder geeignet. Aber sehr schön zu gucken. Also kann man als Kinder können es auch gucken, aber die verstehen halt nur die Hälfte, aber lachen trotzdem, weil es so durchgeknallt ist. Das, womit ich also eher ein bisschen größer geworden ist, war ein bisschen später tatsächlich noch Oggi und die Kakerlaken. Ja, das habe ich nur noch so halb gesehen. Ja. Auch. Aber das ist echt super, super krass. Super krass, so das sind nur wenige Jahre gewesen, die waren sehr, sehr entscheidend, ganz offensichtlich. Hier, Zensur, lese ich gerade. Die Folge Man's Best Friend wurde komplett zurückgehalten. Angeblich wurde John Krzyszfalusi, das ist der Serienschöpfer, wegen dieser Folge später entlassen. Jedoch wurde sie in der Serie Ren and Stimpy Adult Party Cartoon komplett gezeigt. Zwei weitere Geschichten, Out West, Powdered Toast Man, wurden zunächst gezeigt, jedoch später aus dem Programm genommen. Bei Out West angeblich, weil dort fröhlich über das Hängen gesungen wird, bei Powdered Toast Man, weil sie zu politisch sei. Die Folgen waren jedoch auf Deutsch vollständig zu sehen. Daneben wurden andere Cartoons gekürzt, so der Cartoon Fake Dad. Diese 20 Minuten lange Folge wurde von Nickelodeon auf 10 Minuten heruntergeschnitten. Ein anderes Beispiel ist der Pilotfilm von Ren and Stimpy, Big House Blues, in Folge 8. Dort wurde unter anderem eine Szene herausgeschnitten, in der Ren, nachdem er Stimpy im Schlaf küsst, wegrennt und hysterisch aus einer Kloschüssel trinkt. Einfach wunderbar. Ja. Wir kommen aber vom Thema ab und waren eigentlich beim Buchstaben S. Genau. Und wollten Siegfried. Und du hattest gefragt, ob sie, also um das noch die Klammer zu schließen, ich glaube ja, auch bei der Neuauflage vom Glücksrad werden sie alle S wie Siegfried sagen. Weil das kriegst du aus den Leuten nicht raus. Ich habe aber hier schon was, ja, was bitte. Wir auf jeden Fall nehmen. Moment, jetzt streikt hier wieder mein MacBook. Jetzt haben wir es aber. S wie Spendenmöglichkeiten findet ihr auf anycar.st/unterstützen. Ja, sehr gut. Kommen wir zu T. T. Dazwischen gibt es noch SCH. Machen wir nicht. Da macht man einfach. Nimmt man die einzelnen Buchstaben und SZ. Da sagt man nämlich SCH, sagt man nämlich S wie Spendenmöglichkeiten, also SCH wie, ja. Spendenmöglichkeiten findet ihr auf anycar.st/unterstützen, C wie haben wir nix und H wie Hitchler. Genau. Und dazwischen gibt es noch das SZ, ich glaube, das lassen wir das SZ, oder? So einfach. Machen wir auch. Ja, nee, das sind Buchstaben, die tolerieren wir nicht. Wir machen schon Umlaute. Ja. Wir gehen schon ins Risiko mal Umlaute. Ich habe ein, was ist denn bei T überhaupt? T wie? Theodor war es in der Republik noch. Die Nazis haben daraus Toni gemacht. Toni? Ja, genau. Und dann wurde es wieder Theodor. Jetzt soll es Tübingen sein. Ja. Ich bin ja für T wie Tastatur, aber. Sind die Schreibweise gerade. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Französisch geschrieben. Ja. Wie die Tour de France. Tastatur. So. Tastatur. Ja. Dann kommen wir mal zum U. U war immer Ulrich und soll jetzt Unna werden. So. Ja, und ich bin auch, da bin ich fast dafür, das Unna zu lassen. Das haben wir jetzt bei Quickborn schon gemacht, das müssen wir überlegen, aber Unna wegen der Unna-Trilogie. Was ist denn die Unna-Trilogie? Sind von, ach, wie heißt denn der Regisseur noch? Aber jedenfalls von Peter Bang, Boom, Bang. Ach so. Bang, Boom, Bang, was nicht passt, wird passend gemacht und der dritte heißt Goldene Zeiten, glaube ich. Ja. Und die spielen alle in diesem Universum da. Und das habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Aber ich sehe schon, wer da mitspielt. Moment mal, stopp. Was hast du noch nie gesehen? Bang, Boom, Bang? Alter, das ist wahrscheinlich der beste deutsche Film überhaupt. Du weißt, dass ich mit dem deutschen Film grundsätzlich auf Kriegsfuß stehe. Ey, meine Güte. Da spielt Ralf Richter mit. Ja, ich habe jeden Film gesehen, haben, in dem Ralf Richter spielt. Ja, dachte ich mir schon, dass das hier eine Anforderung ist, in diesem Podcast, um mitzumachen. Okay. Also, den musst du auf jeden Fall gucken, Mann. Also, wie viele Zitate ist aus diesem Film allein? Oh, Moment. Doch, was nicht passt, wird passend gemacht, habe ich, glaube ich, gesehen, weil ich gerade den ersten Absatz in... ja, ich kann mich. Ja, weil dann osteuropäischer Arbeiter auf der Baustelle verschwindet. Ja, an die Szene kann ich mich sogar noch erinnern. Danach wird es dunkel tatsächlich. Aber okay. Wie hieß er noch? Marek, glaube ich. Natürlich hieß er Marek, weil alle polnischen Schwarzarbeiter Marek heißen. Marek, reich mal den Motek rüber. Okay. Ja, Una muss ja nicht sein. Sonst Umsatzsteuer nochmal zu nehmen. Ja, umsatzsteuerfrei oder umsatzsteuerbefreit? Befreit. Umsatzsteuer. Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung. Ja, sehr gut. So, dann kommt das Umlaut. Willst du dir was ausdenken oder sagen wir was? Umlaut Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung Bescheid. Wir haben ja Degentrifizierung ist ja bei uns ein großes Thema. Wir haben ja auch schon drüber geredet mit den Wettbüros. Ja. Und die Wettbüros werden ja, das wissen wir alle, werden ja betrieben von Arabern und Türken. Das ist so, das ist ein Fakt, da brauchen wir nicht drüber wegreden. Und um das noch ein bisschen zu erleichtern, finde ich, sollten die auch extra so eine Befreiung kriegen, genauso wie Freiberufler für die Wettbüros. Und das heißt dann einfach Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung, weil es quasi eingetürkt ist. V wie Viktor, Viktor war durchgängig tatsächlich. War erst ja. Vogtland und dann Völklingen. Völklingen ja, hört sich Vogtland doch, ist gecancelt worden. Ja, Völklingen hört sich verdammt nach Baden-Württemberg an. Ist aber Saarland, sehe ich gerade. Oh. Oh Gott, sagt Saarland. Naja. Haben die da Regionalpopports drin in dieser Tafel? Guck mal, warte. Bundesländer, also Aachen, NRW, Chemnitz, Sachsen, Hamburg. Klar, Berlin, Goslar, Niedersachsen. Ingelheim ist was? Was war Ingelheim nochmal? Rheinland-Pfalz? Ja, Rheinland-Pfalz. Wenn du das sagst. Ja. Jena, Thüringen, Köln, NRW, Leipzig, Sachsen, München, Bayern, Nürnberg, Offenbach, Bayern? Hessen. Stimmt. Da habe ich ja Stadtverbot. Habe ganz vergessen. Ach so. Potsdam, Brandenburg, Quickborn, Schleswig-Holstein. Wieso hast du Stadtverbot in Offenbach? Was? Und Rostock, genau. Wieso hast du wirklich Stadtverbot in Offenbach? Es gibt so eine Geschichte, können wir da noch ein paar Minuten rausholen? Nein, ist einfach nur eine Haftbefehlreferenz, mehr nicht. Ah, okay, alles klar, gut. Tut mir leid, dass ich auch mal hier so... Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. So, Rostock ist Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ja. Okay. Salzwedel ist wieder hier... Ich glaube. So, und dann Unna, das ist ein bisschen proporzig schon. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist kein. Moment, doch Salzwedel für Sachsen-Anhalt. Den mussten sie runterbringen. Weißt du, was mit passiert ist? Die hatten ja Stuttgart und sind durch die Liste gegangen und haben gesagt, irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas. Und sie nach 5 Minuten, fuck, Sachsen-Anhalt. Und dann haben sie auf die Tafel geguckt. Ja, aber Bremen fehlt auch. Und Berlin. Nee, Berlin ist drin. Möchte ich mal gesagt. Aber Bremen fehlt stimmt, tatsächlich. Berlin ist ja drin. Mit Bremen fehlt. Ja, aber Bremen wird immer vergessen. Deswegen regiert da seit 300 Jahren die SPD, weil da keiner denkt. Sie vergessen immer zu wählen. So. So, Völklingen. So, nee. Ach, was hältst du denn von V wie Fettschau? Wie die Stadt wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich, wie die Stadt. Aber das zuverlässig auch, ja, okay, ja, bitte, nehmen wir. Aber es ist halt schon, der Name ist schon hässlich. Ja, das stimmt. Fettschau. So. Weh. Ja, Wilhelm, durchgängig tatsächlich, da hat sich nichts geändert, ist jetzt Wuppertal. Ich finde, wir könnten World Wide Web nehmen. Wendehals hätte ich noch anzubieten. Ja. Auch wieder, um ein bisschen, ne, auch die deutsche Geschichte reinzubringen. Ja. World Wide Web, ja. Wir können noch Fettschau zu Vuvuzela umändern. Oder Wawe. Wawe. Was ist denn Wawe? Wasserwerfer. Ach so. Ja, Wawe, Wasserwerfer. Okay, ja. So, gut. Dann zu X. Genau, das war Santippe. Wurde dann zu Santhippe. Da ist irgendwie ein H reingekommen, zwischenzeitlich. Und dann wurde für Hitler. Für Hitler, genau, in der Bundesrepublik. Und wurde dann zu Xanten. Xanten. Xanten. Ja, X, also ich würde sagen XXX, also. Nee, habe ich eine viel bessere. Oh, bitte. Und zwar, wir sind doch auch Adelspodcast. Gott, ne? Welches Adelsgeschlecht geht mit X los wieder? Nee, nix Adelsgeschlecht. Und zwar, wir müssen ja auch eine Person manchmal auch ein bisschen herausgreifen, die so ein bisschen auch sinnbildlich dafür steht, wie der Adel generell stehen sollte, nämlich ein bisschen verarmt im Trash-TV. Deshalb bin ich für Xenia, Florence, Gabriela, Sophie, Iris, Prinzessin von Sachsen, Herzogin zu Sachsen. Ja, bitte. Mhm. So, Y war Y, dann Xpern, Ypern? Ypern. Ypern? Ja. Ypern bei den Nazis. Hat keiner verstanden, deswegen wurde es wieder Y. Und es ist jetzt auch tatsächlich Y, weil es gibt keine Stadt mit Y in Deutschland. Ja, oder, wir könnten ja Y mit Ü schreiben. Da müssen wir statt Umsatzsteuer machst du einfach Y, aber mit Ü am vorne. Das kannst du gerne machen. Nein, das machen wir schon bei Y, aber da schreibt man halt Y. Okay, finde ich gut. Ja. Muss man ja auch ein bisschen nachdenken. Das ist ja auch ganzheitlich zu verstehen, die Endicast deutsche Buchstabiertafel für die Menschen, denn wir wollen ja auch, dass die ihr Gehirn benutzen, um dann gesund zu bleiben lange. Und dazu gehört ja auch, dass man denkt. Ist wichtig. Z. Zacharias wurde bei den Nazis Zeppelin, wurde dann später wieder Zacharias. Und es ist jetzt Zwickau. Zwickau. So. Oh. Da hätte ich einen Vorschlag, ist auch ein westdeutscher Vorschlag. Ja, bitte. Der dann aber sozusagen gesamtdeutsch geworden ist. Zenker, Iffi. Das sagt mir nichts. Oh Gott. Habe ich wieder irgendwas verpasst? Du hast nie Lindenstraße ja, gesehen. Ja, ich habe nie Lindenstraße gesehen. Das sind so Dinge wie Tatort komplett an mir vorbeigegangen. Da weigere ich mich auch mit nur einer Sekunde mich zu beschäftigen. Oh mein Gott. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn der scheiß Wahlabend unterbrochen wird durch eine Folge Lindenstraße. Das gibt's auch schon seit Jahren nicht mehr. Das weißt du, ne? Ja, aber ich bin nachtragend. Iffi Zenker wurde auch gespielt von Rebecca Simonite Barum. Ne? Aus der hier Zirkusdynastie. Ja. Ne? Und Iffi Zenker ist die Karrierefrau, die den Spagat zwischen anspruchsvoller Arbeit und Mutterschaft hält. Mhm. Gutes Zeitmanagement, starker Willen, Beharrlichkeit. Aber nicht immer diplomatisch. Hast du nicht irgendeinen juristischen Begriff, den wir noch unterklappen können bei Z, wie Zweckbindung oder Zweckentfremdungsgesetz? Oder so Bullshit. Dann kennst du ja auch Momo gar nicht. Meine Güte. Nee. Möchte ich auch nicht. Gut. Claudia kennt die auch nicht. Also ja, Zweckentfremdung ist natürlich ist immer ein schöner Begriff, aber Zwecklosigkeit. Zweite Bundesliga. Ja, bitte. Haben wir uns entschieden. Zweite oder, Bundesliga. Oder Zwangsversteigerung. Zwangsversteigerung. Ja. Z wie Zwangsversteigerung in Kleinmachnow. Das ist eine Referenz, die jetzt einfach mittlerweile wieder 4 Wochen alt ist. Ja, wahrscheinlich älter. Ja. Wenn das hier ausgestrahlt wird. Aber ich meine, das gibt's ja immer mal wieder. Ja. Zwangsversteigerung in Kleinmachnow. Ja, bitte. Hat übrigens hat auch jemand dann gekauft. Ja, ist in der Familie ja geblieben. Genau, ja. Mit sehr viel Bargeld. Hast du gesehen, Spiegel TV über Spiegel TV Online Reportage über den Abrechnungsbetrug mit hier Corona-Testzentrum? Ja, das wird ein Instant-Klassiker, finde ich, glaube ich, schon. Das ist hat schon den Kandidatenstatus für Spiegel TV Klassiker. Das ist wirklich sehr gut. Und weißt du, wo der erste am Anfang weißt der was? Späti ist? Ja, in Neukölln? Nee, in Wedding haben sie ja gesagt. Oh ja, ich erinnere mich. Ich glaube, in dem Späti war ich schon mal drin. Ja, ich war da auch ziemlich häufig. Da habe ich in die Ecke gewohnt. Ja. Das ist in der Badstraße. Ja, den kenne ich. Ja, ich dachte mir schon, dass ich die Straße erkenne. Und ich sage immer, die Straße kennst du doch? Der Späti. Ach, der Späti. Das ist nämlich, da geht man so, der hat so eine komische Glastüre nach außen und dann geht man so ein paar Stufen nach unten in den Späti rein. Der ist so leicht. Da bin ich einmal gestolpert. Ja. Das Beste ist, glaube ich, der Kommissar mit seinem alten Telefon. Mutmaßlich wurde da Abrechnungsbetrug beschrieben. Mutmaßlich. Dieser Kommissar mit seinem alten Telefon. Absurd. Also ist alles ein. Und dann sitzt das LKA scheinbar in einer alten Burg oder so. Nein, das ist genau, da haben die gesagt, hier im LKA in Berlin, da haben die einfach das hier, das ist das Kriminalgericht in Mitte. Ich weiß. Ja. Aber wenn du da reinguckst, das sieht doch auch wie das Kriminalgericht, die sitzt auch im Kriminalgericht, oder? Wer was? Die LKA-Beamtin, das sah auch so verdammt nach dem. Nicht, ja, aber das ist aber, weil das in der, weil die OK-Abteilung, also organisierte Kriminalität, der Staatsanwaltschaft da ist und die haben halt auch Leute vom LKA da sitzen. Das LKA selber ist aber im Tempelhofer Damm. Ja, natürlich. Aber sie haben halt die Justizfestung da gezeigt. Und im LKA gibt's in der Kantine irgendwie einen Schnitzelfreitag oder so. Das ist immer noch nicht bestätigt. Ich habe es mal gehört. Ich war aber da noch nie. Ich muss eigentlich irgendwann manchmal hingehen, freitags und dann Schnitzeltag bei der Polizei. Weil. Ja, aber LKA, da musst du, glaube ich, Glück haben mit, je nachdem, wer da am Empfang sitzt, ob die dich einfach so reinlassen oder nicht. Schweine fressen Schweine. Oder jemand von draußen, irgendwie draußen anquetschen, jemand, der einen Dienstausweis hat und sagen, kannst du mich nicht mit in die Kantine nehmen? Ich habe so Hunger. Ich möchte bei den Cops schnitzeln. Was ja auch ganz groß ist, da warst du aber, glaube ich, schon mal, ne? In der BSR-Kantine? Ja. Ja. Teller große Schnitzel, Mülldeckel große Schnitzel. Und grundsätzlich, Mittagessen, wer um 11.30 Uhr kommt, ist schon zu spät. Wir sind jetzt übrigens fertig, ne? Ja. Wollen wir nochmal abschließen? Wir müssen das 10 vorlesen? Noch füllen, by the way, aber willst du das mit Absicht vergessen? Müssen wir das wirklich? Ja, wir müssen gar nichts. Also, wir können es auch leer lassen. Das Einzige, was ich muss, ist scheißen und sterben. Also dann lese ich jetzt nochmal vor, die Anycast deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. A wie Anycast, Ä wie Änderung, B wie Bärtierchen, C wie D wie deutsche Buchstabiertafel für die Menschen, E wie Essen kleingeschrieben, F wie Frankfurt / oder / aber geschrieben, G wie Göttingen, H wie Hitchler, I wie I, J wie Jemgum, K wie Kotze, aber mit so einem A mit dem schwedischen Kringel oben drüber geschrieben, L wie Lotto, M wie Mangfall, hab schon wieder vergessen, was das war. Ein Fluss bei Rosenheim. Stimmt, genau. N wie Ninja Warrior, O wie Otto, aber nur die Zeit vor RTL, Ö wie Österreich, Juwel Osteuropas, P wie Pilaf, Q wie Quickborn, R wie Rondo Melange, S wie Spendenmöglichkeit findet ihr auf anyka.st/unterstützen, T wie Tastatur, U wie Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung, Ü wie Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigung, V wie Fettschau, W wie Wawe, X wie Xenia, Florence, Gabriela, Sophie, Iris, Prinzessin von Sachsen, Herzogin zu Sachsen, Y wie Y mit Ü und Z wie Zwangsversteigerung in Kleinmachnow. Herzlichen Glückwunsch. Das war's. Das ist jetzt. Wir haben es geschafft. Für euch, für die Menschen, die Anycast buchstabiert, deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. Und das gilt ab unverzüglich. Ab jetzt, ja. Bitte jetzt am Telefon auch so benutzen. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Ja, war anstrengend. War eine schwierige Geburt. Eigentlich müssen wir das jetzt in Merchandise verkaufen, so als Plakat oder so. Ja, das machen wir doch auch. Das machen wir doch auch. Wir haben ja bald, wir ziehen uns ja bald zurück. Wir fahren ja auf einen Retreat von der Firma. Vocation. Vocation. Und werden uns da mal was überlegen. Ja, wir brainstormen, das, machen da mal so ein paar Meetups und craften mal ein paar Ideen. Gibt's die App Meetup noch? Ja. Dann können wir das können wir ja eigentlich, dann können wir mal so ein Meetup aufmachen da. Können ja Leute auch dazukommen. Und mit brainstormen und. Ja, genau. Craft, würde ich sagen. Ansonsten könnt ihr es dann bei TikTok sehen. Ja, genau. Wenn ihr nicht bis dahin einen Schlaganfall von dieser Sendung bekommen habt. Gut. Machen wir das. Für Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ganz einfach. In diesem Sinne, das war Folge 136 des Fachpodcasts für Heimatrecht, Bahn und Moral. Ihr könnt uns folgen auf Twitter @anycast. Auf Facebook findet ihr selber, auf Instagram machen wir nichts, aber heißen anycast.podcast. Und ihr könnt uns, wie gesagt, unterstützen auf anycast, anycast. Also ein Punkt vom st/unterstützen. Da könnt ihr uns freiwillige Zuwendungen in Form von elektronischem Eurogeld zuweisen. Ohne Leistungsaustausch. Genau. Ja, genau. Also es gibt, wir wollten ursprünglich immer mal so einen Impulsausgleich anbieten, aber das ging nicht. Mit Leistungsaustausch, das geht nicht. Daher. In diesem Sinne. Und achso, da ist übrigens ganz toll. Da ist ein Girocode, ne? Den könnt ihr einfach mit dem Telefon abscannen und könnt dann direkt Geld überweisen über eure Sparkassen-App oder Vergleichbares von der Volksbankengruppe. Boomer sagen würde, eine Spaßkassen-App. Ja, sehr richtig. Für weitere Boomer-Geschichten schaltet ihr einfach beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Bis dann. Tschüss.